Zehntes Kapitel. Wir gegen die anderen. Warum haben wir Sehnsucht nach einem eigenen Stamm? Urbane Stämme. Gegen gefährliche Falschparker muss man etwas tun. Davon ist der ökologische Verkehrsclub VCD überzeugt und hat im Sommer 2018 zu einer Aktion aufgerufen, die in der Heimat der urbanen Avantgarde im Berliner Stadtteil Neukölln ihren Ausgang nahm. Die Radler steckten mit Verkehrshütchen einen Fahrradweg ab, den Autos immer wieder versperrt hatten. Illegal parkende Autofahrer sollten mit Sprühsahne oder mit Anzeigen bei der Polizei zur Raison gebracht werden. Die Initiative Critical Mass fordert, Radfahrer sollen nicht länger auf minderwertige Nebenwege geschickt werden. Dafür veranstaltet sie einen monatlichen Fahrradumzug in Berlin und anderen Städten, bei dem ein Schlachtlied aus Klingeln, Hupen und Musik ertönt. Die Antwort auf solche Aktionen bleibt natürlich nicht aus. Auch Autofahrer haben sich zusammengeschlossen. Der Twitter-Account Kampfradlerwatch beispielsweise postete, neben ISIS gibt es weltweit keine andere Gruppierung, die dermaßen hasserfüllt und aggressiv auftritt wie die Fahrradaktivisten. Was der aufmerksame Verhaltensforscher hier im urbanen Habitat beobachten kann, ist pures Stammesverhalten. Zwei Stämme kämpfen um ein von beiden Seiten beanspruchtes Territorium. Und die von der anderen Seite sind in jedem Fall die Bösen.